noch einen Scheck gefunden über 25.000 Euro. Leider nein. Schade. Aber auch ohne diesen unerwarteten Geldsegen, herzlich willkommen zu Newsbuildcasters Folge 37. 37. Ja, heute wieder mit einem köstlichen Whisky, guten Themen und zwei unglaublich gut gelaunten Podcast-Typen. Auf jeden Fall. Gut gelaunt bin ich wirklich nur komplett fertig, weil ich heute an der Uni mit Klausuren zu tun hatte. Aber nicht als Student, sondern in meiner Beschäftigung als wissenschaftlicher Hilfsmitarbeiter. Sind wir aufgestiegen im Rang. Es war tatsächlich, ich weiß jetzt schon, dass ich nächstes Jahr keinen Bock auf die Kacke haben werde. Aber so zum ersten Mal war das interessant, es mal aus der anderen Perspektive zu sehen. Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, haben also die Klausuren im Audimax ausgelegt und dann kamen die ganzen Leute und ich kann mir gut vorstellen, dass das du hast ja auch korrigiert, dann hast du auch gelesen. Ja gut, aber war Multiple Choice. Ach so, weil ich glaube, wenn du so. Aber ist auch schräg, was da angekreuzt worden ist. Ich glaube, da gibt es echt lustige Klausuren, wo du echt so denkst, was schreiben die Leute denn da? Ja. Also es war Theorien des Wissens, nennt sich dieses Modul, und da gibt's halt auch so Wissenschaftsvorstellungen, Wissen allgemein, so von Platon angefangen und so Sachen. Wissen und Erkenntnis, sag ich mal. Und da gibt's natürlich dann auch, wenn man so drin ist, lustige Verknüpfungen, die manche Leute machen. Wenn die so eine Textstelle zuordnen sollen und dann, keine Ahnung. Ja, war ein paar geile Sachen dabei. Das war ganz unterhaltsam. Also wir haben, heute waren zwei Klausuren. Bei der ersten war ich dann auch mit dabei und habe auch Aufsicht geführt. Also mit einem Dozenten zusammen. Wir waren sogar drei Leute. Also siehst du halt schon, die Leute irgendwie so voll so, oh, Hilfe. Und dann waren auch wirklich drei Leute da. Zugegeben, die andere Klausur in dem anderen Modul bei unserer Abteilung heißt halt ähnlich Theorien des Sozialen und der Kulturen, der Kulturen und des Sozialen. Aber man könnte das ja doch unterscheiden, ob man im Modul 1 oder Modul 6 eine Klausur schreibt. Da waren aber wirklich drei Leute, die hatten sich falsch angemeldet. Ach. Und die waren dann, haben wir dann zum Hochschulprüfungsamt geschickt. Da war zum Glück noch jemand, der hat denen dann quasi gesagt, okay, die sollen jetzt mal doch Theorien des Wissens mitschreiben und das wird dann irgendwie umgemodelt. Der hat die direkt noch nachgetragen. Sehr kulant. Aber trotzdem, da packt man es schon an den Kopf, wenn Leute zu dumm sind, sich für die richtigen Klausuren zu melden. Ja. Entschuldigung, aber da habe ich wenig Verständnis. Aber sie haben immerhin geschafft, eine Qualifikation für die Hochschule zu kriegen. Und können aber trotzdem nicht auf das richtige, auf den richtigen Link klicken im Dingens. Ja, genau. Also, das bei uns war es Quiz, keine Ahnung. Und die haben da mitgeschrieben. Und der eine, der da so ganz krass drauf beharrt hat, unbedingt mal mitschreiben zu wollen, der ist natürlich durchgefallen. Ja. Der sah aber ehrlich gesagt auch so aus. Das war so ein Sunnyboy-Pumper-Typ. Warum auch immer so jemand Erziehungswissenschaft studiert, nicht BWL, ist mir schleierhaft, aber... Ja, vielleicht will der, weißt du, die Kinder erziehen, wie man richtig pumpt. Ja. Weißt du, ey. Damit die keine falsche Haltung lernen und so. Ja. Ist ja auch Erziehung. Und immer schön Sonnenbank. Und die Bildung, Erziehung. Ja. Ja. Okay, das war tatsächlich mal interessant. Und danach haben wir halt noch 4,5 Stunden korrigiert. Ja, Wahnsinn. Da ist mal irgendwann, also tatsächlich habe ich mich im Nachhinein gewundert, dass das so viel Zeit war. Also es waren so, wir haben zu zweit irgendwie 160 Klausuren, weil jetzt der erste Korrekturdurchgang quasi, der zweite kommt dann nächste Woche. Habt ihr dann wie so ein beim Führerschein Befragung so wir super hatten eine Musterlösung. Ja. Die haben wir uns erst, weil wir beide Hiwis waren und die Dozenten, die Klausur gestellt haben, noch Klausuraufsicht in der zweiten Klausur gemacht haben, die direkt im Anschluss war. Als wir schon angefangen haben, wir haben uns mal eine Musterlösung erarbeitet, die war auch richtig. Ah. Also wir hätten die Klausur auch bestanden. Ah, Wahnsinn. Weil mit 1-0. Die war auch tatsächlich nicht so überragend schwer, muss man dazu sagen. Die war eher relativ einfach, aber die Thematik ist, wenn man gerade neu in die Uni kommt, schon ein bisschen überfordernd auch. Oder schwieriger, weil man sich darüber, glaube ich, damit ist man einfach noch nie konfrontiert worden. Das ist ein bisschen schwieriger. Wie dem auch sei, bei dem Korrigieren ist man irgendwann in so einem krassen Flow drin und dann machst du das einfach, nächste, bist du durch und auf einmal sind halt, dann haben wir es halt fertig gemacht, heute den ersten Durchgang, ist man halt mal 4,5 Stunden in so einer Zone, ja, mit so einem Tunnelblick und ja, das glaube ich, einfach. Weil du ja monotone Arbeit. Ich habe dann echt zwischendrin manchmal noch einfach nochmal die Musterlösung durchgeguckt, weil ich das so automatisiert hatte, dass ich irgendwie Angst hatte, ich hätte schon so einen automatisierten Fehler drin. Ja. Aber war nicht, weil du weißt halt irgendwann, wenn du, das sind ja 10, 11, 12 Seiten oder so, irgendwann dann weißt du ja irgendwann genau, wer das ist und bist so schnell da durch. Aber ganz interessant. Einmal, ich glaube, nächstes Jahr habe ich jetzt schon keinen Nerv mehr. Ja, also wir hatten damals im Studium echt immer dieselben Leute, die da, also immer dieselben Hiwis halt. Ja. Die da waren und ja, keine Ahnung. Ja. Muss nicht sein. Nee, aber gibt es doch Schlimmeres. Ich meine, ist ja auch nett, dass es so Leute gibt. Mein Nebenjob und das finanziert mir auch einen Teil meines Lebensunterhaltes. Und dazu später mehr. Gar nicht so schlecht. Ich habe heute okay. Ein ernstes finanzielles Thema am Start. Okay, aber auf jeden Fall, das ist nicht ganz schlecht. Und deswegen bin ich eigentlich ein bisschen müde, aber jetzt habe ich mich schon wieder so reingeredet, weil ich auch 4,5 Stunden nicht viel geredet habe. Ja, dann macht Reden gleich doppelt so Spaß. Absolut. Ja. Aber kommen wir erstmal. Kommen wir mal zum Whisky. Wir haben heute einen, habe ich noch hier im Schrank gefunden. Nee, hatte ich besorgt, mir mal, um mitzunehmen. Ein Glenfarclas 10 Jahre. Glenfarclas kennt man vielleicht, einer der wenigen in Familienbesitz seienden Distillen in Schottland. Die meisten sind ja so in große Konzernen unterworfen oder viele japanische Investoren. Wie heißt die eine? Diango oder so? Gibt es da so eine große? Ja, so ein Riesenteil. Auf jeden Fall ist Glenfarclas noch wirklich Glenfarclas und deswegen finde ich die ganz gut, muss ich sagen. Auch so, was ich bis jetzt probiert habe, finde ich super. Wenn ich damals in Limburg irgendwie so einen 21-Jährigen oder so probiert. Wir haben, glaube ich, mal einen 21-Jährigen in der Folge probiert. Das auch schon. Da waren wir aber noch sehr Whisky-jung. Also das war letztes Jahr im Frühjahr. Ich glaube, irgendwie eine der ersten Folgen. Echt? Aber wir haben, glaube ich, auch in Limburg ein, zwei probiert. Die waren echt sehr gut. Ja. Sehr, sehr positiv in Erinnerung. Und ich hatte den Whisky gekauft, um den mitzunehmen und den auch mit Leuten zu trinken, die nicht so viel Ahnung, sage ich jetzt mal, von Whisky haben. Und der hat, glaube ich, 26 Euro oder so gekostet. Und ich muss sagen, der ist überraschend spitze. Also der ist wirklich, also mir gefällt er wirklich, wirklich gut. Ist, glaube ich, Sherry, wenn ich mich richtig entsinne. Keine Ahnung. Ich glaube, ist Sherry. Fast, ja. Ich habe den 10er, glaube ich, noch nie getrunken. Der ist echt gut. Also, ich bin gespannt. Ich will jetzt nicht hier zu viel loben, aber so für den Preis, dass du den jeden Abend, also jeden Abend, was heißt jeden Abend, so Sonntagabend mal trinken kannst, 4cl, ohne dass du ein schlechtes Gewissen hast, ist der wirklich gut. Und man sieht auch, also die Flasche ist halt schon halb leer, was aber nicht nur ich allein war. Und der ist halt echt... Schlechtes Gewissen habe ich aber tatsächlich eigentlich nie. Weil der einzige Whisky, der verschwendet ist, ist der nicht getrunken wird. Ja. Also solange man es jetzt nicht mit Cola mischt oder im absolut tot betrunkenen Zustand da mit vom Eis. Guten Zeug naschen geht. Der ist auf jeden Fall schon Refinish. Ja. Oh, ja, stimmt. Hab ich doch richtig in Erinnerung gehabt. Mhm. Ja, und der ist halt, der ist jetzt nicht super komplex, aber der ist einfach, ja, merkst du ja. Merkst du selbst. Ne? Merkst du ja jetzt. Ich würde sagen, wir halten mal unseren Rüssel rein. So viel Sherry. Unheimlich Sherry, ne? Hat ganz klar diese Sherry-typische dunkle Frucht. Süß. Ich finde, da kommen aber auch schon so ein paar feine Holznoten raus. Also, ja. So, ich beschreibe es mal als liebliche Holznoten. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt... Also, ja, klar, gibt ja, also so, du hast doch, wenn du so frisch angeschnitten Holz ist so. Also nicht so richtig trockenes Fass, Eichenfass oder so. Sondern so nasses, frisches. Nasses, Holz. Frisches. Aber halt unheimlich viel Sherry, der ist auch absolut präsent oben. Ja. Die komplett im Vordergrund. Ich probiere es einfach mal. Genau, probieren wir mal. Denke. Ich finde ihn unheimlich sanft, ölig. Ja. Du spürst überhaupt keinen Alkohol, finde ich. Wenig. Und natürlich halt süße Sherry. Mhm. Gerade im Abgang finde ich unheimlich sherry-lastig. Ja, der legt sich echt so super sanft auf die Zunge. Also ich meine, diese öligen Whisky sind ja gern noch mal so ein bisschen schwerer, aber das hat er wirklich gar nicht, sondern wie du beschrieben hast, fühlt sich sehr leicht im Mund an, irgendwie so samtig, legt sie über die Zunge, schöne süße Sherry und ja, verschwindet dann irgendwann im Abgang so und hinterlässt so einen Sherry Erinnerungen, sag ich mal, oder so diesen Sherry-Nachgeschmack und ist halt relativ unkompliziert, wie gesagt, aber ich meine, für 25,26 € ist ja klasse. Also ja, schmeckt echt sehr, sehr lecker. Vielleicht auch was nochmal, was in die Riege der um die 30 € Anfänger-Whiskys fällt. Auf jeden Fall. Natürlich kann man jetzt halt davon keinen super komplexen, was weiß ich, Whisky verlangen, aber das erwarten man ja auch manchmal, oder will man manchmal halt auch gar nicht. Richtig. Ich finde, jetzt nach dem ersten Schluck ist der Sherry nicht mehr so explosiv dominant in der Nase. Da kommt so dieses Holzige noch ein bisschen runder mit raus. Das wirkt einfach jetzt nach dem ersten Schluck, finde ich, noch eine Spur. Jetzt kommt auch eine frischere Fruchtnote. Mhm. Schwer zu beschreiben, aber schon. Ich würde schon sagen, fast so ein ganz klein bisschen Zitrusfrucht. Ja. Schalen. Ja, so Orangenschalen. Orange oder so, nicht direkt Zitrone, aber so. Ja. Wie gesagt, unkompliziert, aber einfach gut. Ja. Also der hat nichts, was stört, sondern. Nee, der ist so rund. Ja. Also. Ja. Ein guter Feierabend-Whisky. Ja, der auch in seiner Leichtigkeit, also vielleicht liegt es auch an dem daran, dass er noch relativ jung ist, dass er keine so ganz so kräftige, bisschen bittere Holznote ist. Ja. Das schmeckst du schon so raus, die ist jetzt noch leicht, die könnte durchaus, wenn er noch ein paar Jahre reift, irgendwie ein bisschen herber werden. Ja, daran erinnere ich mich auch, wir hatten, glaube ich, ja, den 21-jährigen Glenn Farkless und der war deutlich, da hat man so dieses alte Holz-Leder, diesen Ton nachher. Und das jetzt in so einer, ich sag mal, jugendlichen Leiste schon drin, aber hat noch als Leichtes so irgendwie. Ja. Aber du schmeckst schon so ein bisschen raus, wenn der noch ein paar Jahre drin im Fass liegt, kriegt er das wahrscheinlich einfach. Ja. Und das ist auch interessant mal zu sehen. Also da wäre jetzt direkt ein Vergleich eigentlich mal super interessant. Vergleich, super, aber leider keinen 21-jährigen Farkless mehr am Start. Können wir irgendwann vielleicht trotzdem mal auf jeden Fall. So. Gibt bestimmt auch irgendwie so Glenn Farkless-Miniaturen. Stimmt, so durch die Jahre, ja. Durch die Jahre. Wäre auf jeden Fall auch, wenn ich mal Schottland reise, ist das auf jeden Fall wo liegt ihr denn? Ein super Ziel. Oh, du fragst mich immer Sachen. Ey. Spaceside. Ja. War eigentlich klar, oder? Ja. Okay. Werden es meine Erfahrung bringen. Spaceside. Traditional. Aber du hast schon fast eine super Überleitung gehämmert. Mal nach Schottland in den Urlaub fahren, weil ich bin ja immer noch am Schauen, ob und wohin ich im September noch ein paar Tage verreise. Da hatte ich mir mal Schottland, hatte ich das letzte Woche im Podcast erzählt? Ich glaube nein, oder? Nee, ich glaube, du hast mir einfach so was erzählt. Du hast mal erzählt, ich habe mal geschaut und so Sachen wie, ja, das habe ich gerade im Podcast erzählt. Das habe ich aber dann verworfen, weil es da dahin, wo ich wollte, so in die Weine ging, gerne ein bisschen so aussieht wie an der Mosel. Aber zurück zu Schottland. Ohne Mietwagen sind so die Ecken wie Isle of Skye, Islay ganz, ganz schwer zu erreichen und auch irgendwie zu bereisen, sage ich mal. Und deswegen habe ich mich davon distanziert, weil ich wirklich einen kleineren Urlaub machen wollte. Bin jetzt aber am Überlegen, ob ich nicht einfach ein paar Tage nach Edinburgh fahren soll. Ja. Und von da aus vielleicht so mal einen Tagestrip mal irgendwo hin, zum Beispiel zum Stirling Castle. Das, darum kann man halt wohl ganz gut so eine mehrstündige Wandertour machen, so die Richtung. Ja, sehr schön. Ich glaub, hab ich mal so ins Auge gefasst, muss mal gucken, ob ich vielleicht da jemand finde, der mitfährt. und irgendwo übernachtungsmäßig was finde, was nicht allzu teuer ist. Das scheint mir eher das Problem zu sein, als hinzufliegen, weil der Flug, den kann man halt von uns aus recht gut vom Flughafen Hahn, Ryanair, die fliegen nach Edinburgh, die kriegst du auch für, sagen wir, Hin- und Rückflug mit einem Pipapo 80 Euro so rum. In der Zeit, wo ich fliegen will. Wahnsinn, das ist echt günstig. Wahnsinn, dann ist halt die Frage, was dann an Übernachtungen noch dazu kommt. Musst du mal gucken, gibt ja da, ich hatte da mal geguckt, weil ich wollte ja mal nach Edinburgh, da gibt's halt super viele auch so Hostels, genau. Backpacking-Zeug, da musst du einfach mal gucken. Ja. Ich glaube, wenn ich mal nach Schottland will, dann wirklich so irgendwie 2 Wochen mit dem Wohnwagen irgendwie so. Sowas wäre super. Aber das ist mir halt jetzt einfach von der Planung und Umfang her zu groß, ja, vom finanziellen klar. auch wahrscheinlich, ja. wäre das zu, habe ich jetzt. Und ich glaube, du musst aber auch, das, was, um da irgendwie was zu mieten. Irgendwie. Du musst auch 25 sein. 25 oder 27, ja, irgendwie sowas. So halt, ja. Und ja, das ist auch ein Trip. Das machst du halt nicht unbedingt mal neben ebenso. Nee. Und der Urlaub wird ja so ein bisschen mal ebenso noch planen. Und dann ist so ein Stadttrip, aber halt so eine Stadt, die nicht ganz so, nicht so großstadtmäßig ist wie immer. Und wo man halt auch mal rausfahren kann und dann irgendwie mal in einer landschaftlich schicken Lage ein bisschen wandern gehen kann. Ganz cool. Ich war ja schon mal da im Schottland-Austausch. Also nicht direkt in Edinburgh, aber auch dann einen Tag da. Ja. War da schon mal auf dem Castle. Für jeden, der da hinfährt, es lohnt sich nicht unbedingt, kostet, glaube ich, 16 Pfund Eintritt. Boah. Ist wirklich nicht so super interessant. Aber das scheint in Großbritannien sowieso, und aber auch in Schottland allgemein so ein Problem zu sein. Die Sehenswürdigkeiten sind so preis-leistungsmäßig super teuer, ne? Wobei aber doch irgendwie die Museen frei sind, ne? Zumindest in London sind relativ viele Museen, kostenlos, ja. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Haben wir auch mal vor 2 Folgen drüber geredet. Wahnsinn. Ja, aber das ist halt so, ja. Mein September-Urlaub steht quasi auch, wenn das alles terminlich passt. Wir sind noch am gucken, wann wir fahren. Aber ich werde halt eine Woche nach Bayern fahren. Meine Eltern sind ja jetzt da unten, 30 Kilometer von München. Ja, und dann mal wieder einen Tag München mal richtig angucken. München ist ja auch einfach, also ich mag München. Ist eine schöne Stadt, München, ja. München hat echt irgendwie, ist natürlich ein bisschen versnobbt da, die Maximilianstraße. Da will man auch nicht leben, weil es so teuer ist, aber... Aber halt mal so einen Tag durchgehen, ist schon schön. Ja. Ist halt auch super gepflegt und so, muss man einfach sagen. Im September ist auch Oktoberfest. Ja, Wahnsinn. Ja, und da auch, wo meine Eltern wohnen, ist irgendwie der zweitreichste Landkreis in Deutschland. Krass. Der erste ist halt Starnberger See und der zweite ist da, wo meine Eltern jetzt wohnen. Und ja, also eins muss man den Bayern halt lassen. Das, mit ihrer Planung, da können sie halt schon gut, weil die Straßen sind alle super, die Infrastruktur ist klasse. Wobei die Straßen sind in Spanien auch alle super. Ja, aber was man so hört auch, da die Schulen alle super, mein Vater war da ein bisschen in Schulen gucken, beruflich. Und ist halt einfach schön, wo meine Eltern leben, weil es wie so ein, wie wenn du dir so Bayern-Werbeprospekte anguckst mit so einem weißen Haus, oben so einem Holzbalkon rundherum und halt auf dem Land. Ja, und da gibt's halt auch schöne Sachen. Chiemsee, Schlürsee wollte ich hin, dann zu Slyrus, keine Ahnung, wie man das ausspricht, die Distille. Ja, und dann halt Alpen, Wandern und sowas. Sowas will ich auch unbedingt noch machen. Irgendwann mal demnächst, weil das habe ich noch nie gemacht. Und dieser ganze Winterurlaubsgekacks, der oft darunter fährt, interessiert mich halt überhaupt nicht. Nee, aber Alpenwanderung ist schon und so fett. Kram finde ich schon geil. Irgendwann in den nächsten Jahren. Ja. Mal. Und mal so ein 3000, 4000 Meter Berg hochlaufen, ist bestimmt krass. Absolut. Und geil. Und ich glaube, wenn du oben bist, fühlst du dich, als wärst du der König. Ja. Und dann ein bisschen kurzatmig, weil die Luft zu dünn ist. Ja, und dann denkst du, fuck, neben mir ist ja noch ein größerer. Ja, aber andererseits, also ich meine, klar, ist nicht ohne, aber wir sind ja auch relativ fit. Also ich glaube, und noch jung. Ja. Dass das für uns schon zu bewältigen ist. Das kannst du nicht einfach mal so machen, aber ich meine, wir sind ja, treiben ja schon aktiv Sport und also ich glaube schon, dass ich jetzt aus dem Steg locker mal einen Tag wandern gehen könnte. Ja. Also, wenn ich halt, wo ich auf jeden Fall für trainieren würde, ist halt, wenn ich jetzt so eine längere Reise mache und ich sag mal, jeden Tag 20 Kilometer gehe. Ja. Vor allem aber halt, auch nochmal einfach was anderes. Ja. Ein Tag Stammwandern und dann danach einen Tag irgendwo am See liegen oder so. Ja, genau. Die Beine hochlegen und nicht nochmal bewegen. Ist auch einfach nochmal was anderes, und, als am Stamm durchzutappen. Was man bei sowas nicht unterschätzen darf, ist halt einfach Gepäck. Also wenn du so über 10 Kilo, also über 15 Kilo am Rücken den ganzen Tag mitschleppen, ist halt schon heftig. Ja. Heftig. Also will ich aber auch noch, vielleicht, wenn ich Urlaub hab oder so und mal so 3 Tage Eifelsteig wandern oder so. Wäre mal eine Überlegung. Wert. Ja, jeden Tag 20 Kilometer. Mal so Selbstfindungstour. Ja. Oder. Das stimmt wohl, ja. Ich weiß, du hast jetzt Semesterferien. Ich habe jetzt. Ja, dann können wir mal so planen. Aber mal vielleicht 2-3 Tage wandern. Auf jeden Fall. Schon geil. Sowas lässt durchaus mal einbauen. Aber erst im September dann vielleicht. Ja, ja, bei mir auch im September, ja. Weil Urlaub ist halt früher nicht drin. Ja. Genau. Gut, wo wir bei meinem großen Thema wären. Ja. Ich habe nämlich, so ein Urlaub muss ja auch finanziert werden. Richtig. Und ich habe heute ein bisschen Ablage gemacht und aufgeräumt und bin unter anderem habe ich meine jetzigen Lohnabrechnungen abgeheftet, habe meine erste Gesellenlohnabrechnung vom damaligen Job gefunden und auch meine alten Lohnabrechnungen von damals. Und dann wollte ich mal über das große Thema Ausbildungsgehalt in Deutschland beziehungsweise Ausbildung, Studium, Finanzierungsmöglichkeiten sprechen. Und wenn das für dich okay ist. Und das ist absolut okay. Wir sind ja ein freier Podcast in Sachen Themen. Ja, und irgendwie interessiert mich das, oder beschäftigt mich das im Moment ziemlich viel, weil ich einfach jetzt schon seit fast 10 Jahren voll Scheiße verdienen quasi und so langsam ein bisschen in ich komme rum, aber so langsam will man mal mehr als 500 Euro im Monat haben. Mhm. Und das ist ziemlich schwierig. Auf jeden Fall, ja. Also beim Studium muss ich sagen, musste ich auch nebenbei arbeiten gehen. Ich hatte auch nie so wenig, also nie so viel Geld und so wenig Aufwand wie im Studium, muss ich sagen. Ja. Weil ich BAföG bezogen habe und noch nebenbei arbeiten war. Und kam so auf meine 800-900 Euro im Monat und musste relativ wenig bezahlen halt. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Ich habe mich mit dir noch nie über deine Finanzierung unterhalten. Ich weiß auch nicht, wie du das offenlegen willst. Ach, ich habe da eigentlich relativ wenig Problem, darüber zu reden. Ich habe halt, muss ich dazu sagen, ich habe ja auch bis vor kurzem noch zu Hause gewohnt. Und da ergeben es ja erstmal keine Kosten für Miete und für Essen oder so. Und dementsprechend war das halt nie so ein Riesenthema. Ich habe ja auch erstmal die ersten 2 Jahre im Studium keinen Nebenjob gehabt. Hab allerdings halt auch vorher, ich glaube, ich habe meine Zeitung austragen, habe ich gerade schon mit 12 angefangen, bis zu 16. Dann habe ich mit 16 6 Stunden die Woche Nachhilfe gegeben, habe dann FSJ gemacht, habe dann erst am Anfang noch, solange ging, bis das Studium angefangen hat, das habe ich ja Hausaufgabenhilfe weitergemacht im Hort und habe dann mal 2 Jahre nichts gemacht. Für mich ist das auch nicht unheimlich schämen oder so. Das, ja, hätte ich aber machen müssen, wenn ich halt nicht zu Hause gewohnt hätte oder irgendwo anders hin studieren gegangen. Ja. Und habe dann halt den ersten Nebenjob angenommen und dann auch den mit den FSJ-Seminaren. Und dann ja vor kurzem auch den zweiten. Wobei, also die Sache mit der Hiwi-Stelle, das war halt eine Möglichkeit, die ich nicht unbedingt wegen dem Geld oder aus finanziellen Gründen genommen habe, auch wenn mir die, nicht ganz 300 Euro, das ist ein bisschen weniger. Zwischen 215 und 300 Euro im Monat natürlich super helfen. Und aber das war halt eher so ein Herzensprojekt nach dem Motto, die Möglichkeit kriege ich halt nicht mehr. Und so sehe ich das halt eigentlich auch immer noch. Aber ja, momentan habe ich halt 2 Nebenjobs und es frisst mehr Zeit, als ich manchmal denke. Ich sage zwar auch ganz gern, es sind nicht die anstrengendsten Nebenjobs und ich habe nicht am meisten zu tun, aber es ist dann doch mehr Zeit, die irgendwo noch so nicht mit einberechnet mal als Vorbereitung oder Nachbereitung draufgehen für so Seminare oder eben für Sachen, die mit meinem Hiwi-Job zu tun haben, das doch mehr ist, als ich denke. Es frisst schon viel Zeit, aber das sind halt im Monat habe ich, ups. Ich hab den Fernseher fast. Hä? Der Fernseher geht an. Gerade an. Einfach so. Ich weiß aber auch nicht genau warum. Egal. Ja, aber dementsprechend weil ich halt auch noch Geld von meinen Eltern krieg. Ich kriege gar kein BAföG, aber ich krieg von meinen Eltern halt auch noch monatlich Geld. Komme ich momentan sehr gut über die Runden. Vor allen Dingen, weil ich ja jetzt auch einen Bachelor habe und deswegen in meinen beiden Nebenjobs mit einem Abschluss einfach verdiene schon und das sich gerade bei den Seminaren halt bezahlt macht. Und deswegen habe ich dann, wenn jetzt das neue Einsatzjahr losgeht, relativ viel Geld im Monat. Ja. Was im Studium, ja, und, du kannst halt im Studium einen guten Nebenjob machen, sag ich mal. Also, was heißt gut? Also, das kriegt man irgendwie geregelt, ja. Ich habe halt im Studium auch, klar, also, ich hatte ein Jahr BAföG, habe aber dann, wurde von meinen Eltern unterstützt, als ich keinen BAföG mehr hatte und hatte halt den Nebenjob. Den einen im Funky in der Kneipe und dann später einen als Dogwalker. Das ging ja alles gut. Ich meine, ich konnte studieren, Nebenjob. Dann habe ich heute meinen Ausbildungsgehalt-Dings von, ja, vor, da war ich, wann habe ich Ausbildung angefangen? Mit 17. Damals habe ich da noch zu Hause gewohnt und ja, ich habe, mein erstes Ausbildungsgehalt war 278 Euro. Ja. Für, ja, Vollzeit, 40-Stunden-Woche. Klar, man kriegt, wenn man jetzt nicht zu Hause wohnt, kriegt man ja Ausbildungsförderung und sowas. Aber 270 Euro, dafür könnte ich halt nicht mal die Miete bezahlen im Moment. Richtig, das ich auch nicht. Und das einfach sogar noch weniger, also ich will jetzt nicht sagen, dass FSJler über, aber als ein FSJler, der kriegt halt 300 Euro im Monat. Und die sind schon scheiße bezahlt. Ja. Also, ja, gut, das ist nichts, um reich zu werden, dafür ist nicht gedacht, es ist ja auch ein Jahr, also es ist auch keine Dauerlösung, aber eine Ausbildung geht halt 3 Jahre. Und da steigt das Gehalt doch auch. Es steigt Gehalt, aber um 20 Euro pro Jahr, weißt du, die kannst du dir, ja. Gut, das war halt damals im SHK-Handwerkbetrieb, die haben das auch mittlerweile angehoben. Du hast jetzt, glaube ich, ähnliches Gehalt wie jetzt raus. Ja, jetzt habe ich halt 480 Euro raus, kann ich ja offen sagen, und bekomme halt noch 200 Euro Unterstützung von meinen Eltern. Wobei das halt auch wieder, ich meine, ich wohne ja jetzt allein, krieg wegen der Zweitausbildung, gut, ist halt selbst verschuldet, hätte ich mir auch anders, kein BAP oder so, wird halt schon eng. Und ich muss sagen, gerade weil ja auch, also es ist ja nicht mehr so, dass du irgendwie bei deinen Eltern wohnst, mit 14 oder 15, 16 Ausbildung anfängst und dann ausziehst, wenn du die Ausbildung hast. Das ist ja heutzutage einfach nicht mehr so. Nee, ich kenne auch, ehrlich gesagt, keinen, der eine Ausbildung macht und nicht bei seinen Eltern wohnt. Doch einen, aber der hat auch eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und da verdienst du doch ein Stück mehr. Ja. Ja, aber gut, trotzdem, jeden, den meiner Freunde, die ich kenne, die eine Ausbildung machen oder gemacht haben, die wohnen eigentlich fast alle noch zu Hause. Ja. Die sind zum größten Teil natürlich auch ein gutes Stück jünger als du, also, aber trotzdem, ja, das ist zumindest in handwerklichen Berufen die Normalität, die ich so kenne. Ja, geht gut. Klar, ich bin halt jetzt 25, ich habe mich mit 24 entschieden, halt nochmal eine Ausbildung zu machen. Ist zum Teil meine Schuld, natürlich, aber ich finde auch irgendwie, das kann halt irgendwie auch nicht sein. Weil, also ich habe jetzt nach Nebenjobs noch geguckt, aber ich bin halt während der Woche abends so im Arsch. Ja. Ich gehe halt 8, 9, manchmal 10 Stunden mit Überstunden arbeiten. Ja. Da kann ich halt nicht abends noch irgendwie von 6 bis 10 Kellnern gehen oder so. Dann falle ich halt tot um. Genau, das ist aber auch was ich auch kenne von Leuten, die irgendwie sogar bei einer Bank eine Ausbildung machen und trotzdem noch abends irgendwas anderes machen, Kellnern. Oder irgendwo in der Küche arbeiten oder so. Beziehungsweise samstags, ja. Ja, samstags halt dann auch und das ist natürlich, aber dann gehst du halt effektiv dann halt 6 Tage die Woche arbeiten. 6 Tage die Woche arbeiten und dann muss ich auch sagen, ist mir halt Freizeit mehr wert als Geld. Weil ich komme ja jetzt auch rum, nicht gut und ja, ist ja auch einfach wichtig. Also, damit man auch mal runterkommt, weil sonst kommst du halt aus der Ausbildungsphase raus und bist erstmal total fertig. Eben. Ja. Das ist aber auch ganz, also, das ist tatsächlich was, nach dem Zeitungsaussagen, gut, ich glaube, die Hausaufgabenbetreuung im Hort war nochmal weniger, aber danach, ich habe echt einfach keinen Nebenjob mehr gemacht, wo ich nicht irgendwie, auch bei der Hausaufgabenbetreuung im Hort waren es, glaube ich, 8 Euro die Stunde oder so. Es gibt also gerade in so Einzelhandelsketten oder so Klamotten, Bekleidungsläden oder so, oder keine Ahnung, irgendwie Backwerk oder so Scheiß. Die Leute verdienen ja wirklich nichts. Ja. Wirklich nichts. Also die Hälfte von dem, was jetzt zum Beispiel an der Uni verdienen, als hier wie gut mit Abschluss, aber da würde ich auch ohne mehr verdienen. Und auch so einfach von meinem Selbstverständnis, auch bevor ich den Abschluss hatte, das ist ja immer noch nicht so ganz in meinem Kopf, weil es noch relativ frisch ist und ich halt mitten im Studium noch stecke und nicht so sich anfühlt, als wäre ich fertig. Aber auch davor hatte ich einfach ein Selbstverständnis, dass ich nicht irgendwie, ich wäre, glaube ich, niemals für unter 8 Euro arbeiten gegangen. Mhm. Nirgends. Das hätte ich einfach nicht irgendwie gemacht. Das ist halt jetzt auch so ein Selbstverständnis, was sich irgendwann eingestellt hat. Und das ist ganz extrem. Ich habe ja schon eine Ausbildung fertig, habe schon recht lange studiert, was ich natürlich nicht abgeschlossen habe, aber hat mir auch was gemacht. Mache jetzt noch eine Ausbildung und dann soll ich irgendwie, dann sehe ich halt auch nicht ein, für super wenig Geld irgendwie so einen dummen Nebenjob zu machen, sage ich mal. Dann nehme ich dann doch lieber die Freizeit, weil so wichtig ist es dann halt doch nicht. Es wäre halt schön, aber ja, aber was ich irgendwie scherzhaft überlegt habe mit einem Arbeitskollegen, ich meine, Lottospiel. Nee, aber ich meine, ich habe ja schon eine Ausbildung und mach noch eine. Man müsste doch Leute in einer Zweitausbildung, den musst du ja arbeiten gehen, nicht mehr lehren, weißt du? Mir wurde diese Woche erst wieder gesagt, ich kann mehr als Leute, die ausgelernt sind im ersten Lehrjahr jetzt. Also oder jetzt, ab morgen bin ich ja im zweiten Lehrjahr. Also 50 Euro mehr, also brutto. Heißt nix. kann ja mehr. Das heißt, ich würde sagen einfach, wie man gibt Leuten, die eine Zweitausbildung machen, einfach schon mal 200 Euro mehr. Weil, ist halt, ich als 20-Jähriger arbeite ja anders mit einer Ausbildung, als jemand, der von der Hauptschule kommt, 16 ist und kehren kann und sonst nichts. Ja, das ist schon richtig. Ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und als ich heute da so durch meine Lohnabrechnung geblättert habe, habe ich gedacht, ja, irgendwie ist das doch scheiße. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir kriegen ja beide auch trotzdem noch Unterstützung von zu Hause. Ja, geht halt sonst nicht. Auch, ja, klar, weil es auch sonst schwierig wird oder gar nicht geht. Also ich glaube, ja, jetzt okay, aber irgendwie, aber wäre sehr schwierig. Und trotzdem, es gibt ja auch Leute, bei denen fällt das nochmal weg. Ja. Das ist ja auch dann nochmal heftiger. Also ich meine, wir leisten uns ja auch nichts Übertriebenes oder so. Aber da sind halt auch so Sachen, und dann können wir wieder einen Bogenschlag zum Essen machen. Da gibt's halt echt Sachen, da achtest du einfach mehr drauf, wenn du dann mit dem Geld haushalten musst. Aber wenn du gerade dann noch den Anspruch hast, wie wir ja auch so ein Stück weit, dich nicht irgendwie beschissen zu ernähren, sondern irgendwo auch noch geil und zu kochen, dann macht man sich auch automatisch mehr Gedanken darüber. Und ja, klar. Wir erzählen hier, ja, wir haben so wenig Geld, saufen aber jede Woche hier in Whisky, reden über geiles Essen, und ich habe mir gestern für 50 Euro Wein bestellt. Also das ist halt irgendwie... Ja, aber es gibt halt auch viele Leute, die gehen halt am Wochenende ständig für, weiß nicht, 50 Euro saufen oder so. Ja, genau, die gehen saufen. Ich hatte zum Beispiel weg, ich war ewig nicht mehr lange in der Stadt. Ich war mal noch später irgendwann in der Stadt, so um 12 Uhr losgehen und noch 2 Stündchen in der Stadt. Aber wirklich lang. Ich weiß nicht, wann ich in der Stadt zuletzt mal mehr als 10 Euro oder 12 Euro ausgegeben. Ja, genau so. Und wenn ich jetzt nicht essen war, aber wenn ich halt unterwegs war und trinken war. Ich gehe halt einfach nicht so oft trinken. Und ich kaufe mir halt auch, wo ich, glaube ich, sehr viel einspare, ist halt so Sachen wie Klamotten. Also ich kaufe kaum Markenklamotten, wenn Klamotten, dann halt meistens irgendwie reduziert, irgendwie was. Und auch ganz wenig. Also ich lege da einfach überhaupt gar keinen Wert drauf, muss ich sagen. Ich schon so ein Stück weit, aber auch nicht so weit, dass jetzt irgendwie, also wenn ich halt nicht viel Geld habe und brauche aber eine kurze Hose, dann kaufe ich halt keine kurze Hose, die 60 Euro kostet. Ja. Sondern dann gehe ich halt in C&A oder was. Ja. Und kaufe da eine Hose, die halt auch genauso aussieht. Und ja. Also da lege ich, also ich kaufe schon öfter mal Klamotten, aber jetzt auch nicht ständig. Ich habe ja natürlich einfach in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dadurch, dass ich so relativ viel abgenommen habe, einfach einen Kleiderschrank auch ein Stück weit austauschen müssen. Ja. Mit 10, 12, 13 Kilo weniger sieht halt das meiste, was du vorher getragen hast, und die einfach scheiße aus. Ja. Ist ja aber auch, also, nicht mehr 14 und trägt irgendwie extra weite Hosen. Ja. Ja, aber auch da muss man dann eben halt gucken. Dafür kaufe ich zum Beispiel im Vergleich zu vor anderthalb, zwei Jahren überhaupt keine Videospiele mehr gefühlt. Also wirklich wenig. Ja. Bis gar keine. Und wenn, dann halt mal gebraucht, so für einen Zehner im Gamenetics und ab und an mal wirklich dann ja auch wieder über Optionen im GameStop und irgendwo möglichst günstig, wie es halt geht. Gut, habe ich früher auch gemacht, aber da habe ich irgendwie alle zwei Wochen ein neues Spiel gekauft. Und jetzt ist es alle zwei Monate. Ja, oder wenn das ich so... Das spart unheimlich viel Geld. Neue, wenn ich so Bücher kaufe oder so, dann ich gucke mir die, such die mir raus und kaufe ich die halt bei Rebuy oder Medimob, so wie die Dinger heißen. Ja. Da kostet halt neu, also neuwertiges Buch halt irgendwie, ich habe letztens die Illuminatus-Trilogie gekauft, alle zusammen für 4 Euro oder so, drei Bücher, ja, weißt du, genau. Neuwertig. Das ist ja alles. Kauf dann halt auf Englisch fürs Kindle und das ist das meiste, was ich lese, auch irgendwo bei 3 Euro im Buch oder weniger. Mal davon abgesehen, dass ich überhaupt keine Zeit habe zu lesen oder nicht dazu komme, viel zu lesen. Ja, mir fehlt gerade auch ein bisschen Zeit. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen was lesen für unsere Bücherfolge. Teaser. Hast du noch 3 Wochen Zeit? ja. Gut, Comics hatte ich in letzter Zeit ein bisschen mehr, aber da hat es jetzt auch wieder abgenommen, weil ich gar nicht dazu komme, die zu lesen und noch 2, 3 da liegen habe, die ich gar nicht gelesen habe. Aber auch das ist jetzt nicht über mehr als ein Comic im Monat oder so hinausgegangen. Also ja, es ist nicht abartig krass, was wir uns halt leisten können und auch leisten. Voll Rechtfertigungsvoll. Nee, eigentlich nicht. Nee. Aber wenn ich mehr Geld hätte, würde ich mehr kaufen. Wenn ich im September mehr Geld habe, dann werde ich auch mehr kaufen. Und dafür habe ich halt auch die letzten 3 Wochenenden jedes Mal samstags geil gegessen. Weil mir das halt wichtiger geworden ist. Oder halt mal einen leckeren Wein zu trinken. Also lieber eine Flasche Wein für 6 Euro kaufen, als noch eine DVD oder so. Genau, da hat sich einfach das Interesse ein Stück weit verschoben. Jetzt habe ich zum Beispiel relativ viel Geld in letzter Zeit ausgegeben, um einfach Küchenmaterialien anzuschaffen und zu kaufen, weil mir das auch wichtig war, weil ich ja jetzt auch ausgezogen bin und die Sachen halt nicht mehr habe. Ja. So. Oder nicht alle schon hatte in der Küche, in die ich dann reingekommen bin. Und dafür gebe ich halt einfach gern Geld aus, weil halt viel Zeit momentan oder relativ viel Zeit bei mir dafür drauf geht, lecker zu kochen, weil ich halt Spaß dran habe. Ja. Und das ist einfach eine Interessenverschiebung, die so jetzt so kam. Absolut. Ich habe auf jeden Fall auch im Moment auch durch unser Ding hier, weil wir viel über Essen reden zusammen, super viel Bock, Neues auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel gestern, muss ich sagen, ist mir nicht so gut gelungen, ganz ehrlich. Ich hatte einfach irgendwie, muss ich halt auch irgendwie lernen. Ich habe eine asiatische Suppe gemacht. Ich werde einiges anders machen das nächste Mal. Ich habe halt wie bei einer deutschen Suppe gemacht. Du wirfst alle Zutaten in den Kochtopf und lässt die kochen. Was ich bei der Asia, das habe ich gestern auch gemacht und dann hast du nachher halt so einen Zutatenbrei, sage ich mal. Was ich da anders machen werde nächstes Mal ist, ich werde halt die Brühe vorher ansetzen. Ich habe halt Hühner, Scampis gemacht, Möhren, Sojasprossen, Frühlingszwiebeln, Ingwer, ein paar Gewürze, so irgendwie was. Ich werde eine Brühe ansetzen, dass die Brühe fertig ist und dann die Brühe haben und die anderen Zutaten, die dann noch bissfest sein sollen, halt später anbraten und dazugeben. Ich glaube, das ist besser. Das habe ich gestern falsch gemacht. Und was ich vollkommen unterschätzt habe, ist das Volumen von Reisnudeln. Ich habe Reisnudeln reingemacht und habe so gesagt, oh ja, hier so, das Päckchen, das passt ungefähr auf die 2 Liter, die ich gemacht habe. War am Anfang auch so. Und als ich dann nochmal einen Teller holen wollte, war der ganze Topf voll Nudeln und sah eigentlich eher aus wie Spaghetti. Okay, krass. Ja, aber du hast eben ganz schöne Stichworte so gegeben. Ich habe früher auch halt immer so gekocht und war da auch wirklich selbstbewusst davon überzeugt. Also ich war auch, konnte auch damals schon nicht Kacke kochen, aber ich war immer schon so ein bisschen jemand, der gemeint hat, ja, einfach alles zusammen und irgendwie vermanschen, das klappt. Das ist der sinnvollste Weg zu kochen. Hm. Und momentan macht es da bei mir so ein bisschen ein Umdenken, dass schon sehr, sehr großen Unterschied machen kann, wann du welche Zutat hinzugibst, ja, wie du die hinzugibst, ja, und was du damit machst, anstatt einfach alles irgendwie zu, ja, zusammen zu machen. Und das wird, nimmt schon den Geschmack von allem auf, das stimmt auch irgendwo, aber die Feinheit kann darüber so ein Stück weit verloren gehen. So Garpunkte sind schon ganz und gut. Ja, ich glaube aber nicht nur so Garpunkte, sondern auch wirklich geschmackliche Nuancen, die da einfach entstehen, wenn eine bestimmte Zutat zu einer bestimmten Zeit und nicht früher oder später oder mit allem anderen zusammen dazukommt. Ja, du hast ja schon kommt. Allein, was ich häufig mache, einfach, da merk ich super krass, ich mache, hol mir frischen Salat, und mach dann Gemüse rein, meistens Pilze, Tomaten, bisschen Paprika, brat die kurz an in der Pfanne, gib dann Öl dazu oder lösch mit Essig ab, gib Öl dazu und hab dann schon quasi so eine warme Beilage mit Dressing für den Salat. Und da bei den Pilzen fällt es super krass auf, wenn die halt schon so tot gekocht sind, ist super. Aber was noch viel krasser ist, sind Tomaten. Das sind halt dann Cocktailtomaten. Mhm. Und wenn die halt nur so leicht an warm gemacht sind, dann haben die halt noch diese so Biss und sind knackig und frisch. Oder du kannst die halt wie Bolognese oder so in der, so richtig einkochen und dann sind die halt für den Salat gar nicht mehr geil. Kommt drauf an. Wenn du dann aber zum Beispiel so einen Salat hast, der ein bisschen bissfester ist, Radicchio oder so, also der selber mehr Struktur hat und kräftiger ist, dann finde ich es nicht so schlimm, weil dann gleicht das wieder aus, weil du mehr auf dem Salat rumbeißen kannst und die Tomate nicht so brauchst. Da finde ich es nicht so, habe ich halt letztens gemacht zum Beispiel. Da finde ich es ganz geil, aber auf ein Blattsalat, sag ich mal, so jetzt nicht nur mit Kopfsalat, aber mit ein bisschen mehr Geschmack. Ich habe halt, meistens so Salatherzen. Ja. So was. Die sind halt schon recht fein. Ja, dann kann es schon den Fall haben. Das ist aber auch immer sowas. Da muss man halt rumexperimentieren, ausprobieren und gucken, was wie zusammenpasst oder eben nicht. Und selbst wenn es nicht zusammenpasst, dann schmeckt das ja nicht schlecht, sondern du merkst halt einfach, das könnte einen Ticken besser und feiner schmecken. Eben. Und deswegen habe ich gestern bei der Suppe zum Beispiel gemerkt, die Sachen wie Frühlingszwiebeln, Sojasprossen, Möhrchen und sowas, eher dann separat zu der Brühe machen, nachher dazugeben und dann hast du da noch ein bisschen mehr Biss drin. Und ist halt nicht so eingekocht, wie so eine, weißt du, wenn ich jetzt so, ich mache oft mal so Rindfleischsuppe oder so, das ist ja geil, wenn das eingekocht ist. Ja. Aber bei so einer asiatischen Suppe willst du eher mehr so ein bisschen Biss und Struktur noch haben. So, weil wir eh schon beim Thema Essen waren, ich möchte noch etwas loswerden. Und zwar, was mich unheimlich nervt, ist dieser ganze Chili- und Schafwahn an Essen. Wirklich. Also, es spricht nichts dagegen, dass manche Sachen super geil schmecken. Das kann super, kann genau das sein, was im Essen fehlt, wenn man das noch dran macht. Also es ein bisschen scharf macht über Chili oder so. Und das kann ja dann super lecker sein, wenn es für meinen Geschmack jetzt nicht zu scharf ist. Irgendwann, finde ich, killt es dann jeden anderen Geschmack. Aber es kann sehr gut zu einem Essen passen. Aber überall als Reaktion irgendwie, wenn ein Essen oder irgendein Gericht nicht 100% ein völlig überwältigt Geschmack ist und müssen Pep dran machen, wenn man irgendwie Chili dran und scharf, dann hast du so einen Geschmackserlebnis. Das ist die größte Scheiße, die es wirklich in der Küche gibt. Also, wir haben am Wochenende Lachs-Tatar gemacht auf Gurke, aber die Gurke so wie so Spaghetti, also Gurken-Spaghetti mit einer schönen Soße dazu und da oben drauf ein bisschen Lachs-Tatar. Und ich habe mich mit Händen und Füßen, irgendjemand meinte, komm, wir machen einfach ein bisschen Chili an den Lachs. Ich sagte, Alter, wirklich. Nee, das also, passt ja gar nicht. Aber, ja, aber nicht nur, das passt. Warum? Ja, so, ich habe halt dran gemacht, Dill, ein klein bisschen Zitrone und Fleur de Sel. Weil das der Lachs braunt. Ich will ja den Lachsgeschmack noch haben, ja. Und dann sagt er, das Chili. Dann sag ich, nein, warum? Was willst du jetzt dem Lachs antun, wenn du da das scharf machst? Einfach nur, damit es scharf schmeckt, dann hat man ja Geschmack dran gemacht. Das ist mir wirklich... Also ich muss sagen, bin auch... Ein Anliegen dagegen vorzugehen. Ich koche häufig, weil ich auch so gerade in asiatischen Sachen, die mache ich halt einfach... Scharf. Ich esse halt auch gern scharf. Ja, dann sag ich auch nichts gegen. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber auf einen Lachs-Tatar mit Gurke würde ich halt auch nichts mit Chili machen. Ja, was nehme ich, um das irgendwie noch interessanter zu machen? Chili. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch zum Teil in Kochbüchern einfach, es ist so eine häufige Zutat geworden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das immer so war. Sondern da kommt, denkt man einfach, genau wie, das ist auch sowas, und das ist auch so, was ich mir abgewöhnen muss, genau wie Essig kein Allheilmittel ist. Man kommt, also klar schmeckt es nicht schlecht, wenn man das mit ein bisschen Balsamico-Essig ablöscht oder so, aber das schmeckt dann halt auch immer nach Balsamico-Essig. Ein Stück weit. Und das nicht, also das sind so ein paar Sachen, auch in Kochbüchern, da muss man, finde ich, manchmal drauf achten. Manche Sachen sind einfach wirklich in jedem zweiten Rezept drin und du musst dich fragen, war das einfach nur, damit es noch irgendwo was hat, damit man noch eine Zutat draufschreiben kann und irgendwo Geschmack dran bringt und wie kann ich das vielleicht ersetzen, um da drum rumzukommen? Was ich aber auf jeden Fall, wo ich glaube ich auch oft zu viel nehme, gerade bei mediterranen Sachen, ist Olivenöl. Aber ich stehe halt einfach so auf Olivenöl. Ja, gerade wenn ich irgendwie so Gemüsepfanne mache oder so. Ich meine, ich glaube, ich brauche einen Liter Olivenöl im Monat oder so. Ja, ich habe glaube ich auch, ich bin mich gerade auch genau da so ein bisschen am Umgewöhnen, öfter mal irgendwie ein geschmacksneutrales Öl zu nehmen, anstatt ein Olivenöl, weil auch Olivenöl hat halt, also ja, gerade wenn du auf dem Fall, aber ich stehe halt auf ja, den klar. Geschmack, klar. Ich habe, glaube ich, davor 3,5 Jahre nix mit Sonnenblumenöl oder geschmacksneutralem Öl gemacht. Weil, keine Ahnung, ich habe einfach immer Olivenöl genommen. Und gerade zum Anbraten ist Olivenöl eigentlich, wenn total heiß scheiße, hat, ja. Weil das bitter wird, wenn es heiß wird. Also ja. So Steakbraten oder so. Dafür habe ich tatsächlich auch schon früher Sonnenblumenöl genommen. Oder, keine Ahnung, Öl, was halt, Rapsöl kann, glaube ich, auch super heiß werden, ohne irgendwas. Was ich da sehr empfehlen kann, ist, ich weiß nicht, ob das kennt, ist G, ist geklärte Butter quasi. Okay. Und das ist quasi nur das Fett aus der Butter. Und okay, das gibt okay. halt einen super geilen Geschmack. Aber Butter verbrennt ja auch. Ja. Oder Olivenöl schmeckt halt auch scheiße. Okay, ja. Und das ist halt super geil. Ja. Und gibt's auch im Asiamarkt für wirklich irgendwie, hat ein bisschen Eigengeschmack, so ganz speziell, aber ist nicht störend. Ist so, kannst du ein bisschen vergleichen mit so Rama zum Anbraten, aber halt nicht so eklig. Ja. Ja, gut. Aber auch das, ja, das sind einfach so Sachen, da kommt man irgendwann drauf. Wenn man ein bisschen rumexperimentiert, merkt man halt auch. Ja. Und nichts gegen Olivenöl, ein geiles Olivenöl. Olivenöl ist super geil. Aber halt nicht immer. Da muss man. Rapsöl finde ich halt auch gut, dieses Nussige oder so. Ja. Aber ich meine doch gerade, wenn du schon relativ gut kochen kannst, aber vielleicht noch ganz so bewusst bist, dann tendierst du echt dazu, Sachen ähnlich zu machen, die dann super lecker schmecken, aber halt auch ähnlich schmecken. Ja. Weil du einfach weißt, mit welchen Zutaten du einen geilen, ähnlichen Geschmack hinbekommst, der super schmeckt. Und da nochmal einfach ein Stück drüber hinauszukommen und sich so ein bisschen andere Sachen zu überlegen und bewusst zu überlegen, womit kann ich das sinnvoll ersetzen und was passt dazu, einfach wenn ich jetzt an eigene Geschmacksmuster denke. Das macht mir halt Spaß, das muss nicht jeder machen, das ist nicht zwangsläufig notwendig, um zu überleben. Aber daran habe ich halt momentan einfach super viel Spaß und das interessiert mich total. Ja, kenne ich, weil ich habe auch so in den letzten 2 Jahren, ich habe halt so eine Gemüsepfannen-Tomatensoßen-Ding entwickelt. Du machst halt, das ist eigentlich Zwiebeln, Knoblauch, Gemüse, was da ist, meistens irgendwie Zucchini, Möhren, Paprika, Tomate, brätst du an, kippst eine Dose Dosentomaten drüber, würzt ein bisschen mediterran, das schmeckt halt immer, da kannst du halt nichts falsch machen. Und das habe ich in letzter Zeit so oft gemacht, also in den letzten 2 Jahren, so gerade weil ich ja dann auf vegetarisch umgestiegen bin, wegen meiner Ex-Freundin, und das habe ich so oft gemacht und es kommt mir zu den Ohren raus. Und jetzt muss ich einfach, habe ich jetzt in den letzten 1-2 Monaten probiert, das ein bisschen zu variieren, beziehungsweise von diesem, ich kipp eine Dose Tomaten drüber wegzukommen, weil eine Dose Tomaten, natürlich ist eine Dose Tomaten geil, aber eine Dose Tomaten ist halt auch nicht immer alles. Ja. Trotzdem ist meine Tomatensauce super. Ja. Ja, das ist vielleicht zu dem Thema. Das ist jetzt wieder extrem ausgeartet. Thema Kochen. Einfach, von Thema Whisky, Finanzen, Reisen, Kochen. Ja, wir sind da, aber gut, okay, wir sind ja immer mit dem Vorhaben drangegangen, immer über das zu reden, was uns beschäftigt, und scheinbar beschäftigt uns das im Moment sehr intensiv kochen. Momentan. Ich werde vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche, weiß nicht, wie ich das mache. Ich habe auf jeden Fall super Wein bestellt, das wollte ich gerade sagen. Weil ich jetzt ein bisschen, ich habe ziemlich viel Riesling probiert in letzter Zeit und ich will einfach irgendwie was Neues jetzt. Ich noch nicht. Ja, ich habe einfach... Ja, ich kann das aber nachvollziehen. Weil ich halt auch mit Thema Wein zu tun habe und hier in der Mosel, du hast immer nur Riesling. Also Riesling ist super, Riesling ist geil, jeder sollte Riesling trinken. Aber für mich ist der Punkt erreicht, wo Riesling nicht mehr reicht. Okay, ja. Aber du bist da schon länger drin als ich, deswegen ist der wahrscheinlich bei mir noch nicht erreicht. Ja, der kommt da noch. Vermutlich, ja. Vor allem habe ich habe super viel Weißwein halt in letzter Zeit getrunken und ich habe mir jetzt mal Rotwein bestellt. Und ich bin nicht nach Frankreich gegangen oder Italien oder Spanien, sondern ich habe mir aus Südafrika was bestellt vom Lemmershack Winery, irgendwie so, wie man das auch ausspricht, wurde im Original verkorkt, der hat da was Artikel drüber geschrieben. Sinne mich. Da habe ich mir einen Syrah. Syrah ist eigentlich spanisch-südfranzösische Sorte, ist schon okay. Einen Syrah Rosé, einen Syrah Rot und einen Pinotage, das ist auch eine Rebsorte, die neue Kreuzung, auch einen Rotwein bestellt. Gestern, die wurden heute verschickt, die werden wohl morgen kommen. Könnte man demnächst mal probieren, der Max und ich. Auf jeden Fall. Und die Sabrina möchte gerne auch. Und da will ich auf jeden Fall drüber erzählen, weil das ist... hier in Deutschland ist viel mit Wein, das ist noch hier noch nicht so angekommen. Hier wird Wein gemacht, wie halt noch vor 20 Jahren. Du klärst den Wein, da darf keine Trübung drin sein, gut filtriert, Schwefel drauf, ist auch super. Also du bekommst natürlich, wenn du die Weine kontrollierst mit den Hefen, die du willst, bekommst du super Weine, bekommst genau das, was du willst. In Südfrankreich und jetzt da auch, der probiert halt ein bisschen mehr, filtriert so wenig wie möglich, hat meistens spontan vergoren, heißt mit den Hefen, die du sowieso hast, was super in die Hose gehen kann, weil wenn du irgendwelche Keimhefen hast oder so, die schmecken halt dann wie Kotze. ja, und der gibt wenig Schwefel drauf und wenig Schwefel finde ich gut, weil ich habe jeden Tag mit Schwefel zu tun und das ist einfach nicht geil. Also, wenn du Schwefel... Wir schwefeln ja die Weine und wenn du dann einatmest, also als ich das erste Mal Schwefel in die Lunge bekommen habe, habe ich gedacht, ich sterbe. Ganz ehrlich. Ja, es muss krass sein. Also du kriegst halt diesen Erstickungshusten. Ja. Das ist wie, als würde ein Elefant auf dir sitzen und du kriegst so und das kann nicht gut sein, wenn du das trinkst. Und wenn du viel Wein trinkst, nimmst du das halt immer. Deswegen, wenig Schwefel. Ein Vin naturell, wie man sagt. Vin naturell. Natural irgendwie. Und ich bin gespannt. Ja. Ja, ich auch. Was gerade noch als Laienvermutung in den Raum werfen wollte. Ich glaube, hier ist diese Entwicklung ein Stück weit verzögert, weil man erstmal das ramponierte Image durch Qualität irgendwie wieder aufbügeln musste, bevor man es überhaupt damit beschäftigen konnte, wie entsteht die Qualität. Und ich glaube, da war in den letzten 20 Jahren einiges zu tun, gerade in der Mosel. Es gibt Moselwinzer, die sind mittlerweile absolute Weltklasse. Ja, klar. Ja. Deswegen. Aber da hat sich halt in den letzten 20 Jahren unheimlich viel getan. Und ich glaube, das stand erstmal im Vordergrund, um überhaupt überlebensfähig zu bleiben. Ja. Wer dort macht viel mit diesen natürlichen Sachen, ist der Clemens Busch aus Pinderwisch. Ja. Also ich finde das im Prinzip ja auch super gut. Was ich nur nicht gut finde, ist halt biodynamisch. Du darfst halt diesen natürlichen Wein nicht mit Esoterik, biodynamisch, ich vergrab Hörner, damit es besser wächst, Scheißdreck zusammenwerfen. Ja. Also ich kann auch guten Wein machen. Guten Wein machen, wenn ich beziehungsweise die Leute sagen, ja, biodynamisch bringt so guten Wein. Natürlich bringt das guten Wein, weil du dich viel um deine Reben kümmerst und dir Gedanken machst, was du damit machst. Aber das bringt keinen guten Wein, weil ich Hörner mit Kräuteraufgüssen vergrabe und nur bei abnehmendem Mond meine Reben schneide und so ein Scheiß. Ja. Ja. Ja. Erklär es eigentlich von selbst. Aber da hast du jetzt im Prinzip eine super Überleitung gegeben zu etwas, wo wir doch noch drauf zu sprechen kommen müssen. Nicht ganz Esoterik, aber immer in Verschwörungstheorien. Ein großer Verschwörungstheoretiker der Neuzeit, der promovierte Geologe Dr. Axel Stoll, ist diese Woche von uns gegangen. Ja, hat mir das Internet gesagt. Scheint auch zu stimmen. Ja, also keine Ahnung, es war ja schon immer sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob ich den Mann jetzt auch so im Nachhinein als gefährlich einstufen soll oder einfach eher sogar als förderlich dahingehend, dass an dem einfach so deutlich und klar wird, wie verquer solche Weltvorstellungen sind und Verschwörungstheorien sind. Ja. Andererseits, gerade wenn sowas auf YouTube steht, erhält es natürlich noch einen viel größeren Verbreitungsradius als einfach nur in diesem Hinterzimmer der Kneipe, wo 5 völlig behämmerte Vollidioten da sitzen oder von mir ist auch 20, die aber die Hälfte der Leute irgendwie, keine Ahnung, zu blöd ist, um für die Tür zu gehen. Also von denen geht jetzt so erstmal keine Gefahr aus. Die Frage ist halt, was passiert, wenn das so über YouTube viral gestreut wird? Wobei ich da halt auch sagen würde, ich glaube, der ist so, da bei dem Beispiel war es halt einfach so klar und bekannt, dass das himmelschreiender Unsinn ist, dass es halt eher einfach sehr entlarvend war, wie bescheuert die ganze Scheiße ist. Ja, also natürlich traue ich dem nicht nach, nee. Aber er war halt schon irgendwie ein Unikat. Ich will jetzt hier auch keinen Nachtruf starten auf Maxi Stoll. Ja. Er war ein Unikat und ich würde auch unheimlich gern das Buch lesen, was da veröffentlicht wurde über ihn von Bartoszek ist. Ja, ich glaube Sebastian Bartoszek und den Hoxilla-Leuten. Und würde ich unheimlich gern lesen, weil der Typ ist halt so weit draußen, da ist halt total abgefahren. Und der meint es halt tatsächlich, glaube ich, ernst. Weil in dem Rahmen, in dem der das betreibt, ließ sich ja damit auch kein Geld verdienen. Ja. Und also ich glaube nicht, ich glaube, der hat wirklich an den Kram geglaubt. Im Gegensatz zum Beispiel zu, wie jetzt in der Doku, über die wir auch vor einer Zeit mal geredet haben, die Aria, wo er die auch in den USA mit irgendeinem Hassradio-Menschen. Ja, der hat halt also um Publicity und Geld. Redet, gemacht, der das halt macht, weil man damit wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Und das lässt sich halt, also diese Videoaufnahmen, wer es nicht kennt, die entstehen halt wirklich immer in so einem Hinterzimmer von der Kneipe, wo 5 oder 15 Vollidioten sitzen und versuchen, dem Typ zu folgen und dazu nicht in der Lage sind, ob ist ja sowieso Blödsinn, aber ja. Ja, der hat aber auch so ein bisschen Publicity gekriegt, halt gerade durch das Buch und durch den Film Die Mondverschwörung, wo er drin war. Und genau. Ja. Aber es ist halt jetzt nichtsdestotrotz, ja. Also, oder also, vielleicht jetzt noch mehr, weil er jetzt zur Legende würde. Ja, keine Ahnung. Aber da ist halt im Prinzip ja schon so ein bisschen wie halt das, was Iron Sky versucht hat zu zeigen und sich drüber lustig zu machen in real. Also die Vorstellung, die Sachen, die in Iron Sky passieren, halt bei wirklichen Menschen, die daran glauben und das fabrizieren wollen, alles natürlich zusammenhängt mit einer völlig menschenverachtenden, bescheuerten und selbst auch verachtenswerten Philosophie und Ideologie. Ideologie ist das beste Wort. Aber eben so extrem weit draußen, dass einfach schon gar nicht mehr irgendwie im Ansatz ernst zu nehmen ist. Eben. Trotzdem, ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, es wäre mal erwähnenswert. Wäre erwähnenswert, ja. Gut. Würde ich sagen, mit einem ultra-verrückten und 2 verrückten normalen. Einen ultra-verrückten Faschisten und Verschwörungstheoretikern und 2 total normalen Verrückten. Whisky-Verrückten. Whisky- und Essens-Fetischisten. Ja. Entlassen wir euch ins, wenn ich es schaffe, Wochenende. Ja, sonst in die nächste Woche. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir brauchen unbedingt mal so einen Sound. Ja, ich kann keinen Sound machen. Ende.